Botschaft zu senden. Woran hab ich es fehlen lassen? Ich bin zu mindern Witz, deinen wahrhaft heiligen Tun Preise zu bieten. Lass meine Liebe nicht die Pein erdulden. Wer kann so erfassen, wie ihr mein Handeln, da ihr selbst mein Unrecht verstandet? Seht alle Arbeit ist getan, eine Stunde meines Wandels vergeudete Sie beide sollen bei Was mir an ihr